50 languages. 84. 84. Vergangenheit 4. Vergangenheit 4. Lesen. Lesen. Ich habe gelesen. Ich habe gelesen. Ich habe den ganzen Roman gelesen. Ich habe den ganzen Roman gelesen. Verstehen. Verstehen. Ich habe verstanden. Ich habe verstanden. Ich habe den ganzen Text verstanden. Ich habe den ganzen Text verstanden. Antworten. Antworten. Ich habe geantwortet. Ich habe geantwortet. Ich habe auf alle Fragen geantwortet. Ich habe auf alle Fragen geantwortet. Ich weiß das. Ich habe das gewusst. Ich weiß das. Ich habe das gewusst. Ich schreibe das. Ich habe das geschrieben. Ich schreibe das. Ich habe das geschrieben. Ich höre das. Ich habe das gehört. Ich höre das. Ich habe das gehört. Ich hole das. Ich habe das geholt. Ich hole das. Ich habe das geholt. Ich bringe das. Ich habe das gebracht. Ich bringe das. Ich habe das gebracht. Ich kaufe das. Ich habe das gekauft. Ich kaufe das. Ich habe das gekauft. Ich erwarte das. Ich habe das erwartet. Ich erwarte das. Ich habe das erwartet. Ich erkläre das. Ich habe das erklärt. Ich erkläre das. Ich habe das erklärt. Ich kenne das. Ich habe das gekannt. Ich kenne das. Ich habe das gekannt. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.